schwer, die Hände leer. Was hat die Zeit aus uns gemacht? Die Augen kalt, die Sinne schwinden. Wir haben unseren Schmerz besiegt. Hat uns die lang gewünschte Stille am Ende doch noch gekriegt. What do everything just to burn the sadness in my soul? Hard burn the whole damn world just to keep the wheels from spinning. But I can't fight, I've got to fight my war so long now. Neues Leben, Zeit, alles nicht gut mit uns gemeint. Fragen, tausend Wege, Stunden getötet und verdammt, um den Moment zu spüren, dann aufgesprungen und gerannt.